Lohndumping. Mindestlohn zahlt längst nicht jeder. Jene Branche, die wohl mehr als alle anderen symbolisch dafür steht, wie prekäre Arbeit aussieht, ist die Paketbranche. Mindestlohnverstöße sind an der Tagesordnung und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kommt kaum hinterher, all die Vergehen zu verfolgen. Beginnen wir mit einer Razzia des Zolls. Es ist ein früher Februarmorgen 2019, noch vor Sonnenaufgang. Die Beamten des Kölner Hauptzollamts und der Polizei rücken zu einer konzertierten Aktion aus. Ihre grünen und blauen Streifenwagen fahren zeitgleich durch die Tore von 7 Kurierdienstdepots in der Stadt und im Umland. Sie gehören großen Firmen: DHL, GLS, Hermes und Amazon Logistics. Die Beamten stoppen die laufenden Verladearbeiten der Pakete in die Transporter, lassen die Paketboten und die Depotleiter zum Gespräch antreten. Sie lassen sich Stundenzettel zeigen, Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen. Am nächsten Tag steht in der Lokalzeitung, die Ermittler stellten erhebliche Gesetzesverstöße fest. Bei 220 von 540 Fahrern, die meisten von ihnen bei Subunternehmern angestellt, hätten sich Hinweise auf Mindestlohnverstöße ergeben. Viele Fahrer bekämen zwar laut Vertrag den Mindestlohn bezahlt. Faktisch aber müssten sie zum Beispiel ihre Transporter außerhalb ihrer Arbeitszeit beladen, was einen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz darstellt. Viele Fahrer arbeiten zudem schwarz, während sie bei Jobcentern ganz oder teilweise als arbeitslos gemeldet waren und somit Sozialleistungen bezogen. All diese Fälle bei Ermittlungen auseinanderzudröseln, sagte mir der Sprecher der Hauptzolldirektion Köln, werde wohl Monate in Anspruch nehmen und viele seiner Kollegen lange beschäftigen. Wie funktioniert der Mindestlohnbetrug in der Paketbranche konkret? Während meiner Recherchen stieß ich zunächst auf einen ehemaligen Manager einer der größten Paketfirmen der Branche. Der Mann arbeitet zwar seit kurzem nicht mehr in der Branche, kennt sich aber noch gut aus und hat Kontakte. Er schickt mir per WhatsApp eine Entgeltabrechnung eines Subunternehmers dieses Konzerns in Norddeutschland, die, wie er sagt, typisch strukturiert sei. Auf den ersten Blick sieht sie für einen Laien ganz normal aus. Es gibt eine Sozialversicherungsnummer, eine Steuerklasse ist angegeben. Schaut man jedoch genauer hin, sieht man, weder eine Steuer-ID ist angegeben, noch werden von der Lohnsumme Lohnsteuer oder Krankenversicherungsbeiträge abgeführt. Der Manager erzählt mir auch etwas über diese Firma, das dem ähnelt, was Zoll und Polizei in Köln festgestellt haben. Dass die Arbeit für die Zusteller zwar schon morgens um 8 mit dem Beladen der Lastwagen beginnt, dass aber erst ab dem Stopp beim ersten Kunden gegen 11 Uhr bezahlt werde. 3 Stunden unbezahlte Arbeit jeden Morgen. Das lässt die Subunternehmer und ihre Auftraggeber Unsummen von Geld sparen. Großaktionen wie jene in Köln organisiert die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls immer wieder, oft bundesweit gleichzeitig, in der Hoffnung, auf diese Weise nicht nur immer die kleinen schwarzen Schafe zu fangen, jene Subunternehmer, die im Auftrag der großen Paketdienste die Fahrer beschäftigen und bei denen so gut wie immer Mindestlohnverstöße bekannt werden, sondern um optimalerweise das System aufdecken zu können, das die Zollermittler hinter großen Teilen dieser Branche vermutet. In Hintergrundgesprächen mit hochrangigen Ermittlern höre ich immer wieder dieselbe Einschätzung. Dass die Auftraggeber den Subunternehmern so wenig Geld pro ausgeliefertem Paket zahlen, dass diese gar nicht anders können, als den gesetzlich festgelegten Mindestlohn nicht zu zahlen. Arbeitsrechtler haben für dieses Vorgehen einen Begriff: auskömmliche Zahlungen. Der Begriff bedeutet, dass ein Auftraggeber, der seinem Subunternehmer so wenig zahlt, dass es rein rechnerisch gar nicht möglich ist, sich gesetzeskonform zu verhalten, sich mitschuldig macht. Das Problem ist, dass sich solche Gesetzesverstöße der Auftraggeber so gut wie nie rechtlich dingfest machen lassen. Ein Beispiel: Zahlt ein Paketdienst seinem Subunternehmer pro ausgeliefertem Paket, sagen wir mal 2 Euro, dann ist das zwar sehr knapp bemessen. Denn von dem Geld zweigt sich erst einmal der Subunternehmer einen Teil ab und muss Kosten wie Benzin abrechnen, bevor der Rest an den bei ihm angestellten Paketboten geht. Für unser Beispiel nehmen wir mal an, es seien 1,50 Euro pro Lieferung. Wie viele Pakete der Bote nun aber pro Stunde beim Kunden abgeben kann, hängt ja von vielen Faktoren ab. Wie lange steht er im Stau? Wie weit sind die Fahrtwege von einem bis zum nächsten Kunden? Liefert er in der Stadt oder auf dem Land aus? Der Auftraggeber wird sich im Zweifelsfall gegenüber dem Zoll oder der Staatsanwaltschaft immer darauf berufen, dass der Subunternehmer bloß nicht effizient genug seine Strecken geplant hat, um die Fahrer so einzusetzen, dass sie am Ende auf den Mindestlohn kommen. Die Paketbranche, sagte mir kürzlich ein leitender Beamter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ist für uns extrem schwer zu knacken. Es ist eine Blackbox. Häufig, sagt er, seien die Lieferfahrer heute gar keine EU-Bürger mehr, sondern zum Beispiel Ukrainer, die sich mit gefälschten rumänischen oder bulgarischen Pässen als solche ausgeben. Die Arbeitsbedingungen und Löhne seien teilweise derart mies, dass EU-Bürger sie nicht mehr machen wollten. Das erklärt auch, warum so viele der Paketboten, die an unseren Haustüren schellen und uns um eine Unterschrift bitten, bevor sie ihren Scanner gehetzt schon wieder wegziehen, auf Rückfragen kaum antworten können. Wie hart es in der Paketbranche mittlerweile zugeht, zeigt ein erschütternder Fall, der sich im Frühjahr 2018 im bayerischen Erding abspielte. Ein sechsköpfiges Rollkommando prügelte drei Männer vor einem Kino krankenhausreif. Eines der Opfer, ein Ukrainer, starb in der Klinik an seinen Kopfverletzungen. Die kurze Zeit später festgenommenen Täter stammten aus Litauen und Lettland. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, die drei Opfer hatten als Lieferfahrer und Lageristen für einen Subunternehmer des Paketdienstes GLS gearbeitet. Ihr Arbeitgeber soll ihnen Lohn vorenthalten haben. Daraufhin hatten die drei Männer den Opel Zafira der Firma, in dem sie schließlich attackiert wurden, als Pfand einbehalten. Die zuständige Staatsanwaltschaft Landshut bestätigte, dass gegen den Chef der Subunternehmerfirma ermittelt werde, wegen des Verdachts auf Anstiftung zur Körperverletzung mit Todesfolge. Auftraggeber GLS zeigte sich empört und kündigte dem Subunternehmer die Zusammenarbeit auf. Wer aber trägt die Verantwortung, wenn Lieferboten so wenig bezahlt bekommen, dass am Ende nur noch das Gesetz des Stärkeren regiert? Ist es der Subunternehmer, der sich zu viel Geld selbst abzweigt, oder ist es der Auftraggeber? Natürlich, auch wir Konsumenten tragen sie durch unser Einkaufsverhalten. Dazu schreibt der bekannte Sozialwissenschaftler Stefan Sell, Professor an der Hochschule Koblenz und Experte für Arbeitsrechtsfragen, schließlich seien wir die letzten Glieder der Lieferkette einer amazonisierten Gesellschaft. Die allermeisten von uns, argumentiert er in einem Blogbeitrag, seien tagtäglich Mitverursacher der vielfach beschriebenen Missstände. Denn deren Ursache wiederum sei schließlich, dass wir Kunden unsere Waren möglichst günstig geliefert haben möchten. Und dass wir es mittlerweile selbstverständlich fänden, dass die Waren kostenfrei zurückgeschickt werden könnten. Die Retoure, schrieb neulich einer meiner Zeitungskollegen, sei mittlerweile das beliebteste Produkt im deutschen Onlinehandel. Er berief sich dabei auf eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom von Dezember 2018. Demnach ist jedes achte Paket, das deutsche Paketboten von A nach B befördern müssen, eine Rücksendung. Allein von 2016 bis 2018 sei die Retourenquote um 20% gestiegen. Mehr zurückgeschickte Pakete wegen Nichtgefallens bedeuten aber mehr Masse, die Paketboten bewältigen müssen, mehr Stress, mehr überlastete Straßen.